Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 6. Hallo, hallo und hallo. Vers 9. Wir haben also über die Weisheit dieser Welt und darüber geredet, dass sie Jesus nicht gekreuzigt hätten, wenn sie es gewusst hätten. Schau mal, was Paulus in Vers 9 sagt. Darum heißt es in der Schrift, was wir noch nie zuvor entdeckt oder gehört haben, was unsere Vorstellungskraft übersteigt, das alles hat Gott für alle seine Geliebten auf Lager. Ist das nicht ein unglaubliches Versprechen? Das heißt also, dass die Dinge, die Gott für dich, seinen Geliebten, auf Lager hat, weit über das hinausgehen, was sich irgendjemand vorstellen kann oder was irgendjemand jemals gesehen oder gehört hat. Ich erkläre dir etwas. In der Bibel steht, es übersteigt deine Vorstellungskraft. In einer anderen Übersetzung heißt es, in das Herz des Menschen gekommen. Aber das ist dasselbe, denn du stellst es dir mit deinem Herzen vor. Wenn ich an meine eigene Vorstellungskraft denke, so habe ich eine sehr erstaunlich entwickelte Vorstellungskraft. Aber die Bibel sagt, dass Gott für mich mehr vorbereitet hat, als ich mir vorstellen kann, was ich je gesehen oder gehört habe. Was bedeutet das? Erinnere dich, worum geht es in dem ganzen Zusammenhang? Es geht um Jesus. Jesus ist das Evangelium. Jesus ist alles. Das Schöne ist, je mehr du von Jesus entdeckst, desto mehr erkennst du, dass du noch gar nichts entdeckt hast. Genau das macht es so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Jedes Mal, wenn du eine Offenbarung darüber bekommst, wie fantastisch Jesus ist, denkst du, wow, Jesus ist so unglaublich. Dann erkennst du, dass du noch gar nichts entdeckt hast. Er ist besser, er ist tiefer, er ist größer. Das ist es, was die Reise mit Jesus so aufregend und frisch macht. Paulus sagt buchstäblich, dass Jesus unentdeckt, ungehört und jenseits deiner Vorstellungskraft ist. In Vers 10 sagt er uns, Gott aber offenbart uns jetzt diese tiefgründigen Realitäten durch den Geist. So fühle ich, so ist meine Erfahrung, dass dies eine ständige und doch fortschreitende Offenbarung ist. Der Heilige Geist macht Jesus also immer wieder greifbar für uns. Er offenbart uns, wie schön er ist. Unsere Herzen werden aufgeregt. Und dann verlieben wir uns noch mehr in Jesus. Dann offenbart er uns noch mehr Tiefe von Jesus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals aufhören könnte, die Schönheit von Jesus zu predigen. Ich überlege tatsächlich, ein Buch mit dem Titel »Jesus ist genug« zu schreiben. Wenn du lernst, mit dem Heiligen Geist und in der Offenbarung des Heiligen Geistes zu wandeln, wirst du erleben, dass er dir immer tiefere und schönere Aspekte von Jesus offenbart. War das nicht der Schrei des Apostels Paulus? Oh, dass ihr mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung erfüllt werdet, um ihn zu erkennen. Ich glaube nicht, dass dies aufhören wird, wenn wir in den Himmel kommen. Das ist mein Verständnis und meine Meinung. Denn ich glaube, dass die Schönheit Jesu so tiefgreifend ist, dass wir sie sogar im Himmel weiter entdecken werden. Ich sehe den Himmel nicht als einen neuen Anfang, sondern als eine Fortsetzung. Die ganze Ewigkeit hindurch werden wir die Herrlichkeit unseres Jesus preisen und immer wieder entdecken, wie schön und erstaunlich er ist. In Vers 10 schreibt er weiter. Ja, er hat uns sein innerstes Herz und seine tiefsten Geheimnisse offenbart durch den Heiligen Geist, der ständig alles erforscht. Paulus drückt also ganz klar aus, dass dies ein fortlaufender, andauernder Prozess ist. Er sagt nicht, dass der Heilige Geist alles erforscht hat, sondern dass er ständig alles erforscht. An jedem einzelnen Tag wartet der Heilige Geist darauf, dass du aufwachst, jeden Tag. Und wenn du dann aufwachst, fragt er sich, ob du deine Gedanken, deine Worte und deinen Verstand auf Jesus oder auf etwas anderes richtest. Wenn du sie Jesus zuwendest, sagt der Heilige Geist, ich werde mehr erforschen, ich werde dir neue Aspekte von Jesus zeigen, ich werde dir eine Seite von ihm zeigen, die du noch nicht entdeckt hast. Ich liebe diese Aussage, die tiefsten Geheimnisse. Und die zweite Aussage, ständig erforschen. Seit 1968 bin ich mit Jesus unterwegs, aber jeden Tag erkenne ich, wie wenig ich ihn kenne und wie sehr ich ihn genieße. Das macht die Beziehung mit Jesus so lebendig. Es dreht sich alles um ihn. Bis morgen.